Kapitel 52 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 52. Die Braut. Auch Ida fehlte noch in der Gesellschaft. Nun, sie hatte wahrscheinlich noch manches für die Bewirtung zu sorgen und zu rüsten. Endlich, der Präsident hatte sich heimlicherweise weggeschlichen, endlich ging die Türe auf. Ein allgemeines Flüstern der Erwartung rauschte durch den Saal. Hereintrat ein großer, ältlicher Herr in reicher, prächtiger Kleidung, mit Sternen und Orden besät. Wir kennen ihn schon. An seinem Arm ein holder, verschämter Engel, voll Huld und Anmut, demütig und doch voll wunderbarer Majestät, Ida. Aber wie das Mädchen heute geputzt war! Das Blondenkleid, man hatte noch nichts so Feines, Zartes, Geschmackvolles gesehen. Um den Schwanenhals ein Perlenschmuck, der, es waren scharfe Kenner in dem Saal, aber sie schwuren hoch und teuer, mit den fürchterlichsten Flüchen, er sei unschätzbar und nicht in diesem Land gekauft. Im zierlich geordneten Haar einen Solitär. Die Gräfin hätte heulen mögen, dass sie den ihrigen hatte in der Residenz lassen müssen. Er war in Kost und Logis bei Salomon Moses Söhnen, und doch hätte er gegen dieses Wasser, gegen die funkensprühende Kraft dieses Steins verbleichen müssen. Hatten die Gäste schon dieses Paar mit weit aufgerissenen Augen angestarrt, so riskierten sie jetzt, vor Verwunderung den schwarzen Star zu bekommen. Denn jetzt trat der Präsident ein. An der Hand führte er einen Jüngling, hoch und schlank, in prachtvoller, pompöser Uniform, den Diamantorden auf der stolz gewölbten Brust, an der Seite einen mit flunkernden Steinen übersäten Säbel, in der Hand seinen Kalpak, woran die Agraffe, ein Familienstück, von Kennern auf 2x100.000 Taler geschätzt wurde. Der Präsident mit seinem strahlenden Jüngling trat näher. Es war Emil. Der Kreis der staunenden Gäste öffnete sich. Der Präsident empfing aus Ladensteins Hand sein Idchen. So trat er mit dem Pärchen in den Kreis. Die Gräfin mochte ahnen, was vorging, denn sie schoss wütende Blicke auf die drei, ihr Busen flog auf und nieder. Tief und bescheiden neigte sich Ida, das Engelskind, und errötete über und über. Der Graf aber schaute fröhlich, stolz mit seinem siegenden Glutblick im Kreise umher. Der Präsident verbeugte sich und begann: »Verehrte Freunde, ich habe Sie eingeladen, ein glückliches Ereignis meines Hauses mit mir zu begehen. Meine Ida hat sich heute verlobt mit dem Grafen Emil von Martinis.« Von Anfang tiefe, tiefe Stille. Man hätte eine Mücke können trappen hören. Unwillkürlich flogen die Blicke der erstaunten Gäste nach der Gräfin. Denn sie musste ja nach ihren Kalkülen die Braut sein. Dann öffneten sich die Schleusen der Beredsamkeit. Ein ungeheurer Strom von Gratulationen, gegenseitigen Lobpreisungen brach über die Dame herein. Man hörte sein eigenes Wort nicht. So gingen, wie in einer Windmühle, wenn der Nordost bläst, die Mäuler und Mäulchen. Endlich fand auch die Gräfin Worte. Sie hatte, das übersah sie mit einem Blick, das Schlachtfeld verloren. Jetzt galt es, sich geordnet zurückzuziehen und dem Feind, wo sie eine Blöße erspähen könnte, noch eine tüchtige Schlappe zu geben. Sie hatte schnell gefunden, was sie wollte. Sie eilte auf Ida zu, umarmte sie herzlich und wünschte ihr Glück zu ihrer Verbindung. »Aber dennoch, Kinderchen«, setzte sie hinzu und wollte freundlich aussehen, obgleich ihr das grüne Neidfeuer aus den Augen sprühte und ihr Mund krampfhaft zuckte. »Dennoch weiß ich nicht, ob ihr ganz klug getan habt. Idas Mutter war, soweit ich weiß, aus keinem alten Haus, und Sie selbst, Graf, müssen wissen, wie Ihr Oheim, der Minister, darüber denkt. Wenigstens, soviel ich mir von ihm habe sagen lassen, wird er diese Verbindung nun und nimmermehr zugeben.« Ida war ganz bleich geworden. Sie dachte im Augenblick nicht daran, dass nur böslicher Wille und Neid die Gräfin so sprechen lasse. Das Wasser schoss ihr in die Augen. Sie warf einen bittenden, hilfesuchenden Blick auf Ladenstein und Martiniz. Jener stand auf der Seite und sah ernst, beinahe höhnisch der Gräfin zu. Emil aber sagte ganz kalt und gelassen, »Wissen Sie das so gewiss, gnädige Frau?« Diese Gleichmut reizte sie noch mehr. Eine hohe Röte flog über ihr Gesicht, die Augen strahlten noch tückischer. »Ja, ja, das weiß ich gewiss«, rief sie. »Ein Freund Ihres Herrn Onkels, der Geheimrat von Sorben, hat mir über diese Sache hinlänglich Licht gegeben, dass ich weiß, dass er diese Mesalliance nie genehmigen wird. Sie werden sehen.« »Und dennoch hat er sie genehmigt«, antwortete eine tiefe, feste Stimme hinter ihr. Erschrocken sah sie sich um. Es war der alte Ladenstein, der sie mit einem höhnischen, sprechenden Blick ansah. Sie konnte seinen Blick nicht aushalten und maß ihn daher mit stolzem Lächeln, hinter das sie ihre Wut verbarg, von oben bis unten. »Das müsste doch sehr schnell gegangen sein«, sagte sie und schlug eine gellende Lache auf. »Noch vor 5 Tagen lautete die Nachricht hierüber ganz anders. Der Herr von Sorben sagte mir...« »Er hat sie belogen«, entgegnete der alte Herr ganz ruhig. »Nein, das ist mir zu stark«, rief die hohe Dame gereizt. »Von einem Mann wie Herrn von Sorben bitte ich in anderen Ausdrücken zu sprechen. Wie können Sie wissen, was der alte Herr von Martiniz...« »Er steht vor Ihnen, gnädige Gräfin«, sagte der alte Herr und beugte sich tief. »Ich heiße, mit Ihrer Erlaubnis, Dagobert, Graf von Ladenstein, Martiniz.« Ehe er noch ausgesprochen hatte, lag Ida an der besternten Brust des Oheims, vergoß Tränen der Freude und der Wonne und suchte vergeblich nach Worten, ihr Entzücken auszusprechen. Die Gräfin stand da, wie zu einer Säule versteinert, doch hatte sie, sobald sie wieder Atem hatte, auch Fassung genug zu sprechen. So freundlich und herablassend als möglich wandte sie sich an das junge Paar. »Nun, da wünsche ich doppelt Glück, dass ich mich geirrt habe. Hätte es seiner Exzellenz früher gefallen, seine Maske abzunehmen, so würde ich ihr Glück nicht auch einen Augenblick gestört haben.« Sie ging. Von außen ein Engel, im Herzen eine Furie. Sie wünschte in ihrem wutkochenden Herzen alles Unglück auf das Haupt der unschuldigen Ida. Wütend kam sie zu der Sorben, die mit Frau von Schulderoff in einer Fenstervertiefung bei einem Glas Punsch sich von dem Schrecken erholte, der ihr in alle Glieder gefahren war. »An allem Unheil ist Ihr sauberer Herr Onkel schuld, Fräulein Sorben«, rief die Wütende. »Warum hat er uns mit falschen Nachrichten bedient? Warum hat er uns nicht gesagt, dass der alte Narr hier herumspukt unter falschem Namen? Oh, ich möchte...« Der orangefarbene Teint von Fräulein Sorben war ins Erdfahle übergegangen. Sie hatte die stille Wut und machte sich hie und da nur durch ein unartikuliertes Kichern Luft, indem ihr das helle Tränenwasser in den Augen stand. »Und keine Hufe Landes sollen Sie mir kaufen, das Polenpack, solange mein Oheim noch Herr im Land ist. Nach Ihrem Polen mögen Sie ziehen und das Affengesicht, den naseweisen dürren Backfisch, mögen Sie mitnehmen und dort meinetwegen für Geld sehen lassen.« »Ach, das ist ja gerade das Unglück«, seufzte Frau von Schulderoff, »dass wir Sie in der Nachbarschaft behalten. Denken sich, Exzellenz, wie der alte Narr sein Geld zum Fenster hinauswirft. Zum Hochzeitsgeschenk, erfahre ich soeben, hat er Ihnen Groß Lanzau und das freundliche, nette Blauenstein gekauft.« »Gekauft?« presste die Gräfin zwischen den Zähnen, die sie ganz verbissen hatte, heraus. »Gek- denken Sie sich, gekauft um 300.000 Taler und Ihnen geschenkt, ob man etwas Tolleres hören kann.« »Das fehlte noch«, knirschte die Gräfin und rauschte weiter. Ende von Kapitel 52. Gelesen von Hokuspokus.